Aus Anlass des Tages des leuchtenden Sterns wurde im großen Supermarkt Megadetan in der russischen Stadt Ulan-Ude eine Gedenktafel für Genossen Kim Jong-il angebracht. Auf der Gedenktafel stehen die Worte: Genosse Kim Jong-il, Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte am 24. August 2011 den großen Supermarkt Megadetan in koreanischer und russischer Schrift. Am 8. Februar gab es vor Ort die Enthüllungsfeier der Gedenktafel. Daran beteiligten sich der erste Vizebürgermeister der Stadt Ulan-Ude der Republik Buyatien und weitere Persönlichkeiten verschiedener Kreise Russlands, der Stellvertreter des Generalkonsuls und der Konsul der DVRK in Chabarowsk und die Mitarbeiter der betreffenden Einheit. Unter dem stürmischen Beifall der Teilnehmer wurde die Gedenktafel für Genossen Kim Jong-il enthüllt. Danach wurden an der Gedenktafel Blumenkorb und Sträuße niedergelegt.